моя проповедь называется «Я так хочу быть счастливым». Und meine Predigt heißt «Ich möchte so glücklich sein». Знаешь, он хочет быть еще счастливее, чем он есть. Also, я möchte nur glücklicher sein, als er ist. Ja, счастья не бывает много, да? Also von Glück hat man nicht genug bekommen, okay. Oder? Вот сейчас очень модно стало говорить о счастье. Also heute sehr modern geworden, über das Glück zu reden. Все дискутируют на эту тему. Also alle diskutieren über das Thema. Что такое счастье? Also was ist das Glück? Вот если бы я вас спросила, also wenn ich euch gefragt hätte, вот что для тебя счастье? Also was bedeutet für dich Glück? Я думаю, что мнение было бы столько, сколько людей в зале. Ich denke, wir hätten so viele Meinungen, so viele Menschen in diesem Saal sitzen. Потому что, ну, что такое для нас счастье? Denn was ist für uns Glück? Ну, то, что оно касается нас, то, что вот желание мое исполнилось, да, вот и счастье. Also das, was mich betrifft, also wenn mein Wunsch in Erfüllung gegangen ist, dann bin ich glücklich. То есть фактически это зависит как бы от моего эго, да? Also faktisch hängt das von meinem Ego ab. О, исполнилось желание, я такой счастливый. Oh, mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen, jetzt bin ich so glücklich. Чего бы еще пожелать? Also was kann ich mir noch wünschen? И вот что тебе не хватает для счастья? Also was fehlt dir zu deinem Glück? Спроси своего соседа, что тебе не хватает для счастья? Also frag mal deinen Nachbarn, was fehlt dir zu deinem Glück? Что тебе не хватает для счастья? Хороший вопрос, да? Also eine sehr gute Frage, nicht wahr? Кому-то не хватает для счастья дома. Also jemanden fehlt zu seinem Glück ein Haus. Кому-то мужа не хватает для счастья. Jemand fehlt ein Mann zu seinem Glück. Кому-то денег не хватает для счастья. Jemand fehlt Geld, damit glücklich ist oder sie. Знаете, кто-то где-то счастлив, что он может хотя бы еще один день прожить с своей семьей. Aber jemand ist irgendwo glücklich, weil er nur bloß noch einen Tag mit seiner Familie leben kann. Может быть, там, где гонения на христиан. Vielleicht dort, wo die Christen verfolgt werden. Жена счастлива, что муж пришел домой. Die Frau ist so glücklich, dass der Ehemann nach Hause zurückgekehrt ist. Не убили его где-то за веру. Dass er irgendwo nicht unterwegs für seinen Glauben umgebracht wurde. Где-то ребенок счастлив, что может горсть риса съесть. Und irgendwo ist ein Kind glücklich, weil er bloß eine Handvoll Reis essen kann. Понимаете, как бы счастье, понятие счастья, оно у всех разное. Also ihr versteht mich, dass die Bedeutung von Glück bei jedem anders ist. Вот даже здесь у нас как бы в обеспеченном обществе. Sogar hier in einem Wohlstandgesellschaft. Ist das anders? Посмотрите вокруг, как много вокруг одиноких людей. Also schaut mal um euch herum, wie viele einsame Menschen da sind. У них не звонит телефон. Bei denen klingelt nicht das Telefon. Им не приходят смски с поздравлениями. Sie bekommen keine SMS mit Gratulationen. Когда они болеют, никто их не посетит. Wenn sie krank sind, dann kommt keiner sie besuchen. Да их вообще никто не замечает. Und überhaupt, sie bemerkt keiner. Потому что держи свои глаза, поэтому держи свои глаза открытыми. Deswegen halte deine Augen offen. Когда идешь по улице. Also wenn du auf der Straße gehst. Если кому-то нужна помощь. Wenn jemand Hilfe braucht. Счастье – это когда ты кому-то нужен. Also Glück ist, bedeutet, wenn du jemanden, von jemandem gebraucht wirst. Счастье – это когда тебе беспокоится. Also Glück ist, bedeutet, wenn jemand um dich sorgt. Счастье – когда тебе звонят. Glück ist, wenn jemand zu dir anruft. Когда ты можешь помогать другим. Wenn du jemand anders helfen kannst. И когда ты видишь радость другого человека. Und wenn du die Freude von einem anderen Menschen sehen kannst. Тебя тоже это наполняет радостью. Dann erfüllt es genauso dich mit Freude. Счастье – это делиться тем, что у тебя есть. Also Glück bedeutet, wenn du mit jemandem was teilen kannst. Das, was du hast. Okay. Okay. Но знаете, в Библии тоже немало говорится о счастье. Aber wisst ihr, in der Bibel wird nicht weniger über Glück geredet. Иисус пришел в наш мир, чтобы дать нам счастье. Also Jesus ist gekommen auf diese Welt, um uns glücklich zu geben. И одна из самых первых его проповедей – это проповедь о счастье. Also eine von seinen ersten Predigten war die Predigt über das Glück. Stellt да, euch vor. Да. И вот толковый словарь обозначает счастье. Also in einem Erklärungswörterbuch bedeutet das Glück. Это состояние довольства. Das ist der Zustand der Zufriedenheit. Благополучие. Das ist Wohlstand oder wenn es dir gut geht. Радость от полноты жизни. Und Freude von der Fülle des Lebens, von der vollkommenen Leben. Я хочу немножко посмотреть вот понятие счастья в библейском контексте. Aber ich möchte ein bisschen das Glück in dem biblischen Kontext sehen. Оказывается, счастливый и радостный в Библии – это синонимы. Also in der Bibel sind die Freudigen und Glücklichen sind Synonyme. И обозначает это настоящее счастье. Und das bezeichnet alles als richtiges Glück. Скажи, настоящее счастье. Sag mit mir, richtiges Glück. которое не зависит от обстоятельств. Was nicht von den Umständen abhängig ist. И оно является пребывающим. Und das ist beständig, das ist das, was immer da ist. Пребывающим внутренним состоянием человека. Das ist das, was in dem innerlichen, in inneren des Menschen immer da ist. Пребывающим. Das, was immer da ist. Это внутренний мир. Das ist der innere Frieden. Внутреннее ощущение счастья. Das ist innerliches Gefühl. Inneres Gefühl глубокая des Glückes. Радость, которая не подвержена обстоятельствам. Das ist eine tiefe Freude, die nicht den äußeren Umständen unterlegen ist. И вот именно такое состояние хочет, чтобы его дети переживали в своей жизни. Und genau so ein Zustand möchte, dass Gott das wir als seine Kinder erleben. Именно для этого пришел Иисус. Und genau deswegen ist auch Jesus gekommen. Чтобы научить нас быть счастливыми. Damit uns beibringen kann, wie wir glücklich sein können. Weißt, это можно научиться. Wisst ihr, man kann das sogar lernen. Быть счастливыми. Also man kann lernen, glücklich И вот такое sein. Состояние счастья, знаете, это черта характера. Und wisst ihr, so ein Zustand des Glückes, das ist eigentlich eine Charaktereigenschaft. Потому что ты сам выбираешь. Denn du wählst ja selber. Утром с какой ноги тебе встать? In der Früh, mit welchem Fuß du aufstehen kannst? Будешь ты ворчать с утра пораньше, или ты будешь довольным? Ob du in der Früh, gleich in der Früh nörgelst oder wirst zufrieden sein? Будешь ты благодарным или будешь недовольным? Willst du dankbar sein oder willst du unzufrieden sein? Поэтому довольным и радостным – это черта характера, которую можно в себе, кстати, воспитать. Deswegen Zufriedenheit und Freude – das ist eine Charaktereigenschaft, was du dir anerziehen kannst. Смотрите, что написано о Боге. Schaut ihr, was über Gott geschrieben steht. Мы прочитаем с 1 Тимофеем 6:15. Wir wollen das in 1 Timotheus 6:15 lesen. Здесь говорится о явлении Христа. Hier wird gesprochen über das Kommen von Jesus. Которое свое время откроет блаженный, то есть радостный или счастливый, и единый, сильный царь, царствующий и Господь господствующих. Also, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige oder der Freudige und allein Gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden. Оказывается, Библия называет Бога блаженным или счастливым. Also die Bibel nennt Gott als glückselig, als glücklich. То есть, понимаете, это черта характера Бога, быть счастливым. Das ist die Charaktereigenschaft von Gott, also glücklich zu sein. Я хочу, чтобы вы себе галочку поставили. Ich möchte, dass ihr bei euch einen Haken macht. И об Иисусе сказано. Und über Jesus wird gesagt. Мы прочитаем еще Псалом 44:8. Das werden wir aus Psalm 44:8 vorlesen. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Боже Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Du liebst die Gerechtigkeit und hast die Gesetzlosigkeit. Darum hat dich, oh Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten. То есть, понимаете, Иисус самый счастливый на небесах. Also, ihr versteht mich, der Jesus ist der glücklichste im Himmel. А почему? Und wieso? А потому что возлюбил правду, возненавидел беззаконие. Weil er die Gerechtigkeit liebt und Gesetzlosigkeit hasst. То есть, откуда у счастья растут ноги? Also, wo ist die Quelle des Glücks? А когда мы разберемся, что надо любить и что ненавидеть? Wenn wir tatsächlich verstehen, was man lieben soll und was man hassen soll. Бог не изменяется. Also Gott verändert sich ja nicht. Бог не изменяется. Gott verändert sich nicht. И также его счастье внутри него, оно тоже не изменяется, оно постоянно. Und sein Glück, was in sich hat, das verändert sich auch nicht, das ist beständig. Ты можешь сказать, ну он же Бог, он там в небесах, а я на земле. Du kannst natürlich sagen, oh, Gott ist doch im Himmel und ich bin hier auf der Erde. Ну поверьте, у Бога гораздо больше проблем, чем у нас с тобой. Aber glaub mir, Gott hat wesentlich mehr Probleme als wir alle gemeinsam. У Бога 8 миллиардов на земле. Gott hat 8 Milliarden auf der Erde. И ему нужно все эти проблемы решить. Одни твои проблемы чего уже стоят also, для него. Und er muss all diese Probleme lösen. Alleine so viel Probleme wie du hast, muss er schon lösen. И вот если состояние счастья. Und wenn dieser Zustand des Glücks вот как черта характера свойственна Богу, als Charaktereigenschaft Gott im Gott ist, то значит его дети, они тоже могут это испытать. Dann können auch seine Kinder das erleben. Потому что они имеют его природу. Denn sie haben seine Natur. Апостол Петр говорит: мы сделались причастниками божеского естества. Und Petrus sagt: wir sind ein Anteil geworden von dem Wesen Gottes. Oder wir sind anteilig geworden. Если ты приобщился к божественной природе, also wenn du dich wenn du ähnlich bist dem, oder wenn du Natur Gottes in dir hast, в тебе есть Дух Святой? In dir ist der Heilige Geist? В тебе есть Дух, у кого Дух Святой есть? Also, wer hat den Heiligen Geist? О, много. Почти все. Also fast alle. Но не все. Aber nicht вот alle. Если ты имеешь божественную природу, в тебе Дух Святой. Also, wenn du Gottes Natur in dir hast, dann hast du den Heiligen Geist. Тогда in ты dir. Можешь тоже иметь это пребывающее состояние счастья внутри тебя. Dann kannst du auch dieses beständige Gefühl des Glückes in dir haben. Halleluja. Halleluja. Я сейчас говорю о возможностях, понимаете? Also, ich rede jetzt ja über Möglichkeiten, das versteht ihr? Для тебя нет also ничего dich, невозможного. Also, es gibt für dich nichts Unmögliches. Wow. Wow. Okay. Бог заинтересован в том, чтобы его дети были счастливы. Also, Gott ist daran interessiert, dass seine Kinder glücklich sind. Поэтому, если ты видишь вот таких вот христиан, deswegen, wenn du solche Christen siehst, тогда что-то с ними не так. Dann stimmt mit ihnen was nicht. Я не говорю, что ты должен все время вот пришить себе улыбкой за уши и ходить вот такой блаженный, да? Also, ich sage dir nicht, dass du immer dieses Lächeln aufsetzen sollst und immer nur freudig sein sollst, also das zeigen. Счастье внутри тебя должно быть настоящим. Das Glück in dir innen soll echt sein. Потому что если вера твоя настоящая, denn wenn dein Glaube tatsächlich echt ist, если Бог твой настоящий, wenn dein Gott echt ist, как мы говорили, помните, в прошлое воскресенье, wie wir letzten Sonntag geredet haben, не тот, который нарисованный какой-то, also nicht der man sich ausgemalt hat, а настоящий Бог в твоем сердце, sondern ein echter Gott in deinem Herzen, настоящий Бог твоей жизни, ein echter Gott in deinem Leben, живой Бог, ein lebendiger Gott, тогда высвобождай свою радость. Dann setzt deine Freude auch frei. Не надо только сердцем радоваться, можешь. Also, du sollst nicht nur in deinem Herzen sich freuen, sondern das auch nach außen zeigen. И вот Иисус, он хочет, чтобы мы научились радоваться, независимо от обстоятельств. Und Jesus möchte, dass wir unabhängig von Umständen uns freuen. Одна из самых первых проповедей Иисуса, это Нагорная проповедь. Und eine der ersten Predigten von Jesus war die Bergpredigt. Она была счастье. Und die war glücklich, also Давайте. Die hat glücklich. Вот если обратить к Нагорной проповеди, also, wenn wir uns jetzt zu der Bergpredigt wenden, то можно понять и вот принять вот эти принципы, о которых говорил Иисус. Dann kann man diese Prinzipien, von denen Jesus geredet hat, annehmen. И принять их могут только те, кто имеет Дух Христа. Und nur diejenigen, die den Geist Christus haben, können das auch aufnehmen und annehmen. Und как только человек познает Господа, also sobald der Mensch den Herrn erkennt, для него становится доступным это состояние счастья. Dann wird das für ihn zugänglich, dieses Gefühl des Glückes. Мы сейчас говорим не о внешнем вот, проявлении счастья, да? Also wir reden jetzt nicht über die äußere Erscheinung des Glückes. О, пошел ты в банк. Sondern wenn du in die Bank gehst. Увидел там лишних 100 евро тебе начислили. О, такой счастливый. Und hast dort 100 Euro mehr bekommen, die fälschlicherweise auf dein Konto überwiesen worden sind, und dann bist du glücklich. Пока тебя в магазине не обсчитали, ты счастливый. Bis man dich im Geschäft beklaut haben, dann bist du noch glücklich. Okay. Danach nicht mehr. Но мы говорим о внутреннем пребывающем состоянии счастья. Also wir reden davon, von diesem Zustand des Glückes, was immer in dir wohnt. Вокруг могут бушевать бури. Denn um dich herum können Stürme sein. У тебя могут быть большие проблемы. Du kannst große Probleme haben. А у тебя мир. Aber du hast den Frieden. А у тебя мир. Du hast den Frieden in dir. Потому что Господь держит тебя в своей руке. Denn der Herr hält sich in seine Hand. Потому что ты знаешь, что твои проблемы он держит в своей руке. Denn du weißt, dass deine Probleme in seine Hand hält. Твои обстоятельства в его руке. Deine Umstände sind in seine Hand. У тебя мир. Und du hast Frieden. Ты доверяешь ему. Du vertraust ihm. Аминь. Amen. Аллилуйя. Аллилуйя. Окей. Давайте наконец-то обратимся к Нагорной проповеди. Lass uns endlich jetzt an die Bergpredigt wenden. И евангелист Матфей записал в 5, 6 и 7 главах. Und der Evangelist Matthäus hat es in den Kapitel 5, 6 und 7 aufgeschrieben. Да, давайте мы прочитаем с 3 по 11 стих. Lass uns das von dem Vers 3 bis 11 lesen. Also der Kapitel 5. И начинается эта глава с того, что за Иисусом шли толпы народа со всего Израиля. Und dieses Kapitel fängt damit an, dass ihm große Volksmengen nachgefolgt sind. Он увидев эти толпы, und wo er dann diese Mengen gesehen hat. Что ж он там увидел? Also was hat er denn dort gesehen? Он увидел несчастных людей. Er hat unglückliche Menschen gesehen. Которые были как заблудившиеся овцы, не знающие дорогу домой. Die wie verirrte Schafe ausgesehen haben, die den Weg nach Hause vergessen haben. И он начинает им говорить о счастье. Und er fängt an, ihnen über Glück zu predigen. Давайте прочитаем. Lass uns das mal lesen. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um die Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Какое-то странное счастье, да? Irgendwie ein seltsames Glück hier. Плачущие, изданные за правду. Also Trauernden, die für die Wahrheit verfolgt werden. Какое-то не такое счастье, которое мы себе представляем. Das ist irgendwie ein anderes Glück, was wir uns vorstellen. Но здесь на горной проповеди Иисус дает нам советы, как нам достичь этого состояния. Aber hier in der Bergpredigt gibt Jesus uns Ratschläge, wie wir dieses Glück erreichen können. Он дает вот эти нравственные принципы, по которым, которые свойственны ему самому. Also gibt uns hier seine Moralprinzipien weiter, was selbst in sich hat. Я читаю тут в контексте так. Also ich lese das so selbst in Kontext. Счастливы жаждущие Бога, ибо их есть Царство Небесное. Also, можно показывать по стиху еще раз? Ага. Welcher Vers ist das? Счастливы жаждущие Бога, ибо их есть Царство Небесное. Also diejenigen, die nach Gott trachten, die sind glücklich. Denn derer ist das Reich Gottes. Счастливы плачущие, потому что у них есть утешение и есть утешитель. Also glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Нет, переводи, как я говорю. Ach so, okay, nochmal. Потому что у них есть утешение, есть утешитель. Also sie haben einen Trost, weil sie haben einen Tröster. Okay. Счастливы кроткие. Also glückselig sind die Sanftmütigen. Потому что гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Denn Gott widersetzt sich den Stolzen und gibt den Demütigen seine Gnade. Поэтому они будут возвышены Богом. Deswegen werden sie erhöht durch Gott. Шестой стих. Счастливы жаждущие и ищущие истину, потому что они никогда больше не будут жаждать. Glückselig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden und sie werden niemals hungern. Им не нужно будет ее больше искать. Sie werden nicht mehr danach suchen müssen. Седьмой стих. Счастливы милосердные, прощающие должников, потому что и их грехи прощены. Also glückselig sind die Barmherzigen, die den anderen vergeben, denn ihre Sünden sind ihnen auch vergeben. Твои грехи прощены. Also deine Sünden sind vergeben. Wow. Восьмой стих. Счастливы чистые сердцем, искренне, в которых нет лукавства и подлости. Also glückselig sind die reines Herzen sind, in denen keine Listigkeit im Herzen ist. Потому что только чистое сердце могут увидеть Бога. Denn nur diejenigen, die ein reines Herz haben, werden Gott sehen können. Счастливы те, кто приносит мир ближним. Also diejenigen sind glücklich, die ihrem Nächsten den Frieden bringen. Подобно Иисусу Христу. Die ähnlich sind dem Jesus Christus. Поэтому они названы сынами Божьими. Deswegen sind sie als Söhne Gottes genannt. Счастливы те, кто страдает за истину, за Христа. Also glückselig sind diejenigen, die für Christus leiden. Потому что он принял их в свое царство. Denn hat sie in sein Reich aufgenommen. Они среди гонений в состоянии царства. Und die unter der Verfolgung bauen sie das Reich Gottes. Они просто не смогли бы это все перенести. Sonst würden sie das gar nicht alles ertragen können. Кто-нибудь понимает, о чем я говорю? Versteht jemand von euch, wovon ich rede? Счастливы те, которые будут злословить и обзывать за имя Иисуса. Also glückselig sind diejenigen, die verschmäht worden sind und verfolgt werden für um Jesus willen. Но которые останутся ему верными до конца. Aber die ihm treu bleiben werden bis zum Schluss. Вот когда ты читаешь вот эту нагорную проповедь, also, wenn du diese Bergpredigt hörst, мозг просто взрывается. Also dein Kopf explodiert einfach förmlich. Этого не может быть. Das kann nicht wahr sein. Иисус, это просто невозможно. Что ты такое говоришь? Also Jesus, es ist eigentlich unmöglich. Was redest du hier? Всякий гневающий на брата своего подлежит суду. Also jeder, der sich auf seinen Bruder erzürnt, der unterliegt einem Gericht. Кто посмотрит с вожделением на женщину или мужчину согрешил? Also derjenige, der mit Begierde auf eine Frau schaut, der hat bereits gesündigt. Если соблазняет рука, правая рука твоя. Also wenn deine Hand dich zur Sünde verführt, soll sie abhaken. Ужас! Что ты такое говоришь, Иисус? Also was redest du hier, Jesus? Что это за счастье такое? Was ist das für ein Glück? Одна глаза, одна руки, одна ноги. Also einäugig, einbeinig, einarmig. Ну я утрирую, конечно. Also ich natürlich, ich mache das rede hier im übertragenen Sinne. Чтобы понять, вот что имел в виду Иисус. Aber um zu begreifen, was hier Jesus spricht, надо быть именно нищим духом. Muss man tatsächlich geistlich arm sein. Надо вот иметь вот эту жажду истины. Also man soll sich nach der Wahrheit hungern. Знаете, я когда читала вот в самом начале, когда я покаялась, я читала это Нагорную проповедь. Also wisst ihr, wo ich mich frisch bekehrt habe, habe ich diese Bergpredigt gelesen. Я была похожа на боеголовку. Und ich habe wie eine Bombe ausgeschaut, also wie ein. Потому что у меня все внутри переворачивается. Да что это такое? Ну как можно так говорить? Это же манипуляция, это же контроль, это же, ну понимаете. Also innen drin drehte sich alles. Ich habe mir gedacht, was ist das für eine Manipulation? Was ist das für Kontrolle? Wie kann man das überhaupt sowas schreiben hier? Вот люди, когда они слушали Иисуса. Und die Menschen, als sie Jesus zuhörten. Вот кто-то скрежетал зубами. Also jemand hat bestimmt mit seinen Zähnen geknirscht. Кто-то впитывал все как губка. Jemand hat das wie ein Schwamm aufgesaugt. Так и мы сейчас, когда мы читаем. Genauso wie wir, wenn wir das lesen. Кого-то это вызывает протест. Also bei jemand ruft das einen Widerstand auf. А кто-то находит источник для себя. Aber jemand findet eine Quelle für sich. Вот для нас это звучит так радикально. Also für uns hört sich das so radikal an. Мозг просто взрывается. Also unser Kopf ist explodiert. Почему? Wieso? Потому что мы привыкли к компромиссам. Weil wir gewöhnt sind an Kompromisse. Мы живем в таком обществе, где вот надо находить компромисс во всем. Also wir leben in so einer Gesellschaft, wo überall Kompromisse gefunden werden müssen. Когда мы читаем в Божьем слове какие-то радикальные вещи, нам мы не хотим подсознательно это принимать. Deswegen, wenn wir solche radikale Dinge in der Schrift lesen, dann wollen wir unbewusst diese Dinge gar nicht annehmen. Но это Божья правда. Aber das ist Gott seine Wahrheit. Это маяк, на который ты можешь ориентироваться в своей жизни. Das ist ein Anker, das ist ein Licht, wo du dich orientieren kannst. Вы смотрите, в первой части Нагорной проповеди Иисус, Он говорит о нашей каждодневности. Also spricht Jesus über unser Alltag. Вот то, с чем ты сталкиваешься каждый день. Also das, mit was du jeden Tag zu tun hast. Это гнев, обида, das обманы. Das ist Zorn, Beleidigung, Lügen. Желание отомстить. Betrug oder vielleicht auch sogar Wunsch, wieder Rache zu nehmen. Несправедливость, похоть, может быть. Also vielleicht Begierde oder Ungerechtigkeit. А потом Иисус как бы подводит итог. Und dann irgendwie am Schluss gibt Jesus für alles Fazit. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный. Er sagt, seid so vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Иисус, кто может быть совершенным, как Бог? Also Jesus, wer kann so vollkommen sein wie Gott? Обычный человек не может. Also ein gewöhnlicher Mensch kann das nicht. Но тот, который имеет природу Христа. Aber derjenige, der das Wesen von Christus hat, он может. Kann das. И ты можешь. Und du kannst das auch. Потому что в тебе Святой Дух. Weil in dir der Heilige Geist ist. Halleluja. Halleluja. Хорошая новость, правда? Eine gute Neuigkeit, nicht wahr? Okay. Okay. Во второй части Нагорной проповеди. Also in der zweiten Hälfte von der Bergpredigt. Иисус подводит нас к источнику. Also führt uns Jesus zu einer Quelle. Откуда ты можешь черпать свою силу? Woher du deine Kraft schöpfen kannst? Вот когда ты молишься. Also wenn du betest. Он говорит, закрой свою комнату. Er sagt, schließ dein Zimmer zu. Закрой дверь. Зайди also, в свою комнату, закрой дверь. Also geh in dein Zimmer hinein und schließ die Tür hinter dir zu. И начинай изливать свое сердце перед Небесным Отцом. Und fange an, dein Herz vor deinem himmlischen Vater auszuschütten. Пей из его источника. Also trinke aus seiner Quelle. Он даст тебе силу. Er wird dir die Kraft geben. Он даст тебе свое слово. Er wird dir dein Wort geben. И Бог, видящий в тайне, даст тебе явно. Und Gott, das, was im Verborgenen sieht, gibt es dir äußerlich. Ты получишь ответ на свои вопросы. Du wirst die Antworten auf deine Fragen bekommen. И дальше Иисус говорит о молитве «Отче наш». Und weiter spricht Jesus über das Gebet «Vater unser». Это принцип молитвы. Как нам молиться Богу? Also das ist Prinzip von einem Gebet, wie wir Gott zu Gott beten sollen. В третьей части. Also in dem dritten Teil. Когда ты напился из его источника. Also wenn du satt geworden bist aus seiner когда Quelle. Когда ты получил силу. Du hast die Kraft bekommen. Mm-hmm. Иисус говорит об образе жизни в этом грешном мире. Spricht Jesus über das Verhalten in dieser sündigen Welt. Вот среди всего этого зла. Zwischen diesem ganzen Bösen. Как сохранить вот этот мир сердца, вот это счастье? Also wie kann man dieses Glück, diese Ruhe in seinem Herzen bewahren, diesen Frieden? Прощайте людям согрешения их. Also vergibt die Sünden den anderen Menschen. Не берите себе камень в душу. Also legt keinen Stein in euer Herz rein. Не наполняйтесь горечью. Und erfüllt euch nicht mit Bitterkeit. Потому что обида, непрощение ворует ваше счастье, вашу радость. Denn Unvergebenheit und die Bitterkeit, das klaut bei euch den Glück. Не служите идолам. Und tut die Götzen nicht anbeten. Потому что мамона, то есть или деньги, они не смогут сделать вас счастливыми. Denn Mammon, also das Geld kann dich nicht glücklich machen. Это не постоянный господин. Das ist ein unbeständiger Herr. Перестаньте суетиться. Und hört auf, hektisch zu sein. Что есть, что пить? Was soll ich trinken? Was soll ich anziehen? Где заработать деньги на крутую тачку? Also wo soll ich das Geld bekommen für ein cooles Auto? Как угнаться за модой? Also wie kann ich modern bleiben und ständig aktuelle Иисус Kleidung говорит, haben? Ищите Господа. Aber Jesus sagt, such nach Gott. Ищите мира Его. Also such nach seinem Frieden. Тренируйте свой слух, чтобы слышать Божий голос. Also trainiert euer Gehör, damit ihr Gottes Stimme hören könnt. В молитве. Also im Gebet. В молитве. Also im Gebet. Потому что когда ты услышишь Его голос, denn wenn du seine Stimme hören wirst, поверь мне, тебе уже станет все равно, насколько крута твоя тачка. Also glaub mir, egal wie cool dein Auto auch ist. 11 у тебя iPhone или 8. Ob du das neueste iPhone hast oder das alte. Я ничего не имею против крутых тачек или 11 iPhone. Also ich habe nichts gegen coole Autos und gegen neueste Handys. Но это перестанет дымить твой мозг. Aber das wird aufhören, dein Hirn zu beschäftigen. И вот Матфея 6:33 мы читаем. Und also lesen wir aus Matthäus 6:33. Ищите прежде Царствие Божие, правду Его, и остальное все приложится вам. Also deswegen sucht erst einmal nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit und nach seinem Frieden. So wird alles andere euch zufallen. Оказывается, что быть счастливым, also so wie es aussieht, um glücklich zu sein, не обязательно иметь большой достаток или спокойную жизнь. Also muss man nicht unbedingt Wohlstand haben oder alles in seinem Leben, was man sich wünscht. Даже не обязательно найти любовь всей своей жизни. Das ist auch nicht notwendig, dass die Liebe seines Lebens zu finden. Знаете, у Иисуса была не такая жизнь, но он был счастливым. Wisst ihr, Jesus hat nicht so ein Leben gehabt und er war glücklich. Ты можешь быть счастлив. Du kannst glücklich werden. Послушай меня, ты можешь быть счастлив. Also du kannst glücklich werden. Хотя бы даже потому, что грехи твои прощены. Wenigstens weil deine Sünden dir vergeben sind. В 93-м псалме 12:13 сказано. In dem Psalm 94. Счастлив тот, кого вразумляет и наставляет Господь. Also glücklich ist derjenige, der den Herrn unterweist und der ihn belehrt. Вот Лука говорит, also Luca sagt, блаженно слышащий Слово Божие и соблюдающий его, то счастливы. Also glücklich sind diejenigen, die sein Wort hören und seinem Wort nachfolgen. Ты сегодня счастлив, потому что ты здесь и ты слышишь Божье Слово. Du bist heute glücklich, weil du heute hier sitzt und das Wort Gottes hörst. Иоанн говорит, Johannes sagt, счастливы те, кто не видел Сына Божия, но поверил в Него. Also glücklich sind diejenigen, die den Sohn Gottes nicht gesehen haben, aber an ihn geglaubt haben. Поэтому ты можешь сегодня быть счастливым. Deswegen kannst du heute glücklich sein. Если ты верующий. Wenn du ein gläubiger Mensch bist. Halleluja. Halleluja. Вот давайте посмотрим на Иисуса. Lass uns mal Jesus ansehen. Когда Иисус висел на кресте. Als Jesus am Kreuz hang. Как вы думаете, что он чувствовал? Was denkt ihr, was er gefühlt hat? Избитый, униженный. Geschlagen, erniedrigt. Отверженный всеми. Wurde von allen verachtet und von allen abgelehnt. Была ли у него вообще счастливая жизнь? Hat er überhaupt ein glückliches Leben gehabt? Ни минуты покоя. Keine Minute der Ruhe. Всем все от него надо. Also jeder wollte was von ihm. У него не было своего дома. Er hatte kein eigenes Zuhause gehabt. Ему нужно было пользоваться гостеприимством других. Also er musste immer die Gastfreundschaft von anderen haben. Он голодал. Also er hat gehungert. И, его отвергали, критиковали. Also man hat ihn abgelehnt, man hat ihn kritisiert. И на него покушались. Man hat Überfälle auf ihn он ausgeübt. Он делал добро. Aber er hat Gutes getan. Но за это его хотели убить. Aber genau deswegen wollten sie ihn umbringen. Потому что, видите ли, не вовремя исцелил. Denn er hat nämlich nicht zur richtigen Zeit geheilt. Или потому что он не вписывался в их стандарты. Oder weil er nicht deren Standards entsprochen hat. Обалденное счастье, да? Es ist ein richtig gutes Glück, oder? Все мечтают о таком. Also jeder träumt von so einem Glück. Понимаете? Versteht ihr? Вот когда Иисус висел на кресте. Als Jesus am Kreuz hang. Униженный. Erniedrigt. Отверженный. Abgelehnt. Избитый. Geschlagen. Он был счастлив. War er glücklich? Знаешь почему? Weißt du wieso? Потому что он смотрел сквозь века. Weil er durch die Jahrhunderte geschaut hat. И он видел тебя и меня. Er hat dich und mich gesehen. Он видел поколения и народы, стоящие пред белым престолом. Er hat die Generationen und Völker gesehen, die vor dem weißen Altar dastanden, vor dem Thron. Искупленные его кровью. Die durch sein Blut erlöst sind. Оправданные его жертвой. Die gerechtfertigt sind durch sein Opfer. Которые поверили ему. Die an ihn geglaubt haben. Которые приняли его Евангелие в свое сердце. Die sein Evangelium in sein Herz aufgenommen haben. Исаия 53 глава 11 стих он говорит. Also aus Jesaja 53, 11 sagt er. На подвиг души своей будешь смотреть довольством. Also du wirst auf die Heldentat deiner Seele sehen und wirst Lust haben daran. И через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fühle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen. Um ihre Sünden wird er tragen. Jesus был счастлив, denn Jesus war glücklich, что он смог подарить тебе и мне вечную жизнь. Dass er geschafft hat, dir und mir ein ewiges Leben zu schenken. Jesus был счастлив, und Jesus war glücklich, что он может тебя и меня смог избавить от ада. Dass er geschafft hat, dich und mich von der Hölle zu erlösen und zu retten. И он говорил, свершилось. Und er hat gesagt, vollbracht. Потому что люди друг за другом шли в ад. Denn die Menschen sind eins nach dem anderen in die Hölle gegangen. Этот крест, он стал жертвенником. Und dieses Kreuz ist zu einem Altar geworden, Opferaltar. На который Божий Сын принес себя в жертву. Auf dem Gottes Sohn sich als Opfer gebracht hat. И остановилось поражение народа. Und es wurde gestoppt, die Vernichtung der Völker. Свершилось воссоединение человека и Бога. Und deswegen ist diese Wiedervereinigung zwischen Gott und Mensch geschehen. Небеса открылись для тебя и для меня. Der Himmel ist geöffnet worden für dich und für mich. Можете вы это осознать себе, что вообще произошло там на кресте? Könnt ihr überhaupt für euch begreifen, was dort geschehen war? Больше нет преград для человека туда, к небесам. Es gibt keine Hindernisse mehr auf dem Weg in den Himmel. Weißt, во многих религиях есть какие-то предписания. Вот надо сделать то-то, то-то, то-то, чтобы попасть в рай. Also in vielen Religionen gibt es solche Voraussetzungen, dass man das und jenes erfüllen soll, um dorthin zu gelangen. Человек всегда стремился к Богу. Der Mensch hat immer danach gestrebt, Gott zu finden. А тут Иисус это сделал возможно. Und hier hat Jesus dieses möglich Тебе gemacht. Не надо было совершать эти сомнительные подвиги. Also du musstest diese Heldentaten nicht erfüllen und machen. Он разорвал эту завесу между тобой и Богом. Also er hat diesen Vorhang auseinandergerissen, das zwischen dir und Gott war. Иисус ожидает тебя там. Und Jesus erwartet auf dich. Иисус был счастлив смотреть на плоды своей жизни. Und Jesus war glücklich, auf die Früchte seines Lebens zu schauen. Несмотря на боль, trotz seines Schmerzes, и, как мы говорим, несчастливую по нашим понятиям жизнь, und wie wir nach unseren Meinungen sagen, ein unglückliches Leben, он был счастлив давать. Er war glücklich zu geben. И он отдал всего себя без остатка. Und er hat sich restlos uns hingegeben. Поэтому будь счастлив, когда ты можешь давать. Deswegen sei glücklich, wenn du geben kannst. Будь счастлив, когда ты можешь на что-то повлиять. Sei glücklich, wenn du auf etwas Einfluss haben kannst. Когда кто-то нуждается в тебе. Wenn jemand dich braucht. Когда ты можешь что-то сделать для другого. Wenn du etwas für den anderen tun kannst. Держи свои глаза открытыми. Halte deine Augen offen. Увидь этих нуждающихся. Und sehe diejenigen, die dich brauchen. Не лишай себе этого счастья. Und entziehe dich nicht diesem Glück. Okay. Будь счастлив не в том, когда твои мечты и желания сбываются. Also sei nicht deswegen glücklich, wenn deine Träume und deine Wünsche in Erfüllung gehen. Потому что они не постоянны. Denn die sind unbeständig. Вот сегодня мы желаем одно, завтра другое. Also heute wünschen wir das eine, morgen wünschen wir das andere. На самом деле мы даже и не знаем сами, что нас может сделать по-настоящему счастливыми. Und in Wirklichkeit wissen wir gar nicht, was uns tatsächlich glücklich machen kann. Потому что мы ориентируем uns на свои ощущения, да? Denn wir orientieren uns nach unseren Empfindungen. Und когда я разговариваю с людьми, also wenn ich mit Menschen mich unterhalte, и чаще всего я слышу, я вот себя так ощущаю. Und oftmals höre ich so, ich fühle mich so. Я вот это чувствую. Also das fühle ich so. А вот это не чувствую. Und das fühle ich nicht. И люди говорят о своих чувствах. Und die Menschen reden über ihre Gefühle. А чувства они непостоянны. Aber die Gefühle sind unbeständig. Потому что чувства это часть души. Denn Gefühle ist ein Teil von deiner Seele. Но Господь спас наш дух. Aber der Herr hat unseren Geist gerettet. И наше счастье там в духе, внутри, там, где Господь живет. Unser Glück ist im Geist, dort, wo der Herr lebt. Живи по принципам Иисуса. Deswegen lebe nach den Prinzipien von Jesus. Отдавай и будешь счастлив. Gebe und du wirst glücklich sein. Прочитай вот эти 5, 6, 7 главы Евангелия от Матфея дома. Also lese aus Matthäus die Kapitel 5, 6 und 7 zu Hause. Просто прожуй, прочувствуй вот эти принципы, которые говорил Иисус. Also kau einfach diese Prinzipien, die Jesus dort uns gibt, durch. Что он имел в виду? Also was hat er damit gemeint? И ты, я уверена, ты просто поймешь, в чем настоящее счастье. Und ich bin mir sicher, dass du begreifen wirst, was wo tatsächlich das echte Glück ist. Мы как-то вот привыкли воспринимать информацию поверхностно. Also wir sind gewohnt, die Information oberflächlich zu nehmen oder zu fühlen. Но Господь говорит, копай вглубь, копай вглубь. Aber der Herr sagt, grabe in die Tiefe. Там настоящее счастье. Dort ist das echte Glück. Там смысл. Dort ist der Sinn verborgen. Там радость. Dort ist die Freude verborgen. Ты узнаешь эту радость независимую, независящую от обстоятельств. Du wirst dort diese Freude erfahren, die unabhängig ist von den Umständen. Я всем желаю вам, чтобы вы испытали и переживали и имели вот это пребывающее счастье внутри себя. Also ich wünsche euch allen, dass ihr das erfährt, dass ihr das auch habt, dieses beständige Glück in euch drin. Пребывающую радость. Also dieses Glück, was in euch wohnt, beständig wohnt. Независимо от обстоятельств. Unabhängig von den Umständen. Во время бури. In der Zeit des Sturmes. Во время проблем. In der Zeit der Probleme. Когда тебя не понимают. Wenn man dich nicht versteht. Когда тебя отвергают. Wenn man dich ablehnt. Но помни. Aber denke dran. Что Бог тебя понимает. Dass Gott dich versteht. Бог тебя понимает. Also Gott versteht dich. Бог тебя принимает. Gott nimmt dich an.